Sind die Eltern und die Vorgesetzten verpflichtet, ihre Kinder und ihre Untergebenen am Religionsunterricht teilnehmen zu lassen? Die Eltern und die Vorgesetzten sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder bzw. ihre Untergebenen in der christlichen Lehre unterrichtet werden und sind vor Gott schuldig, wenn sie diese Pflicht versäumen. Wenn also überhaupt Kinder durch ihre Eltern nicht dazu angehalten werden, irgendwie Religionsunterricht zu folgen oder Untergebene von welcher Weise auch immer und sich im christlichen Leben bilden müssen. Wenn das nicht geschieht, dann sind die entsprechenden Verantwortlichen, seien es die Eltern, seien es die Vorgesetzten, vor Gott schuldig, insofern sie diese Pflicht versäumen. Sie die gut nachdenken, wie das zu handhaben ist, heutzutage in diesen Umständen gemäß der Möglichkeiten, die es gibt. Wenn der Priester da ist, gehen wir zum Priester, wenn kein Priester da ist, müssen die Eltern schauen, dass sie für die Kinder jedenfalls sorgen für ihre religiöse Erziehung. Man kann nicht sagen, oh, ist halt nichts da. Muss auch so gehen. Ja. Weiß man eigentlich schon, was dann rauskommen wird.